RPG@KC. Guck mich an, halt Lego an. Königskette um den Hals wie ein Kanakan. Du willst dich mit uns betten, schreib deine Zellen. Du hast kein Flow, also hör auf mit dem Rappen. Ich wieg dich genauso wie 30 Mann. Kommt alle her, ich wieg auch den breiten Mann. Mein Name ist Sunny G, ich komm mit KC. Wenn du Stress willst, dann hol ich meine Basie. Ich bin ein Codebanger und ein Draufgänger. Ein Ausländer, der deine Frau schwängert. Man nennt mich Faustgeber, du bist ein Angeber. Ich teste dich ab zwischen Magen und Leber. Guck mich an, mein Herz ist stark, mein Land, mein Blut und Yamshi Dark. Das geht an meine Brüder, mein Volk, ich bin für euch da. Yo, yo, Albania bei Yunga. Ich komm mit 100 Mann in dein Haus, jetzt oder nie. Verpiss dich, das ist mein Haus. Ich bin Gangbanger, du bist Liebefänger, du bist arbeitslos. Komm, ich kaufe dir einen Döner-Teller. Mach mal bitte schneller, guck, ich bin der Killer. Bring den Bau, maskulin, talentiert wie Godzilla. Hanus für dich, die Stadt mit dem weißen Coachiller. Jeder macht sein Geld, illegal mit Ghostbanner. Sag mir, ich seh Ficker, guck, ich bin Ficker. Ficker deine Freundin und gib dir einen Sticker. Oder lieber Snickers, nimm mir alle Tickers. Weißt du warum? Weil du Bitch einfach keinen Sinn hast. Es ist Street Life, hörst du diesen Mörderboss? AMG, es ist wirklich wie Einzelhaft. Ich bin King Kong, nimm jetzt meine Entwicklung. Nimm mir deinen Kopf und spiele damit Ping-Pong. Und ich komm mit 100 Mann in dein Haus, jetzt oder nie. Verpiss dich, das ist mein Haus. Ich bin Gangbanger, du bist Liegefänger, du bist arbeitslos. Komm, ich kaufe dir einen Döner-Teller. Mach mal bitte schneller, guck, ich bin der Killer. Brett gebaut, maskulin, talentiert wie Godzilla. Hab noch City, die Stadt mit dem weißen Coachiller. Jeder macht sein Geld, illegal mit Ghostbanner. Guck mich an, Gold geht dir an. Ich komme in den Ring, ich fange wieder an. Ich habe keine Gnade, du wirst untergehen. Ich hab es dir gesagt, ich bin gemein wie 10, gemein wie 10. Wir werden uns noch wiedersehen, kein Problem. Ich werde dir noch eine geben. Du kannst um deine Gnade flehen. Es ist aus und vorbei, wir werden uns wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen, wir werden uns wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen, wir werden uns wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen, wir werden uns wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen, wir werden uns wiedersehen.